großes Hochzeitfest, dazu der Himmelskönig die Menschen rufen lässt. Ist denn die arme Braut in menschlicher Natur nicht viel zu schlecht und wenig, dass sich mit ihr der Sohn des Höchsten traut? O großes Hochzeitfest, wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen, dass Gottes Sohn es hat auf ewig angenommen? Der Himmel ist sein Thron, Erde dient zu Schemel seinen Füßen. Noch will er diese Welt als Braut und Liebste küssen. Das Hochzeitmahl ist angestellt, das Mastvieh ist geschlachtet. Wie herrlich ist doch alles zubereitet. Wie selig ist, den ihr der Glaube leitet. Und wie verflucht ist doch, der dieses Mal verachtet.